noch aus dem Kopf filtern. Sind eh nur noch zwei Leute im Raum. Ja, das ist okay. So, okay. Wieso kommst du so spät? Habe ich hier noch was an? Du hast keinen Browser mehr an, ne? Okay. So, was fällt mir denn dazu noch ein? Mach doch mal, mach doch noch mal bitte den, weil jetzt könnte ich bei dir auf dem Bildschirm gucken. Ich kann selbst noch mal kurz gucken auf dem Bildschirm bei dir. Wenn wir den Teamviewer benutzen, dann kann ich dir das zeigen. Ja, ich will das. Kennst du den Teamviewer? Sagt dir das was? Ja, ich will das nicht. Das will ich nicht überall. Das machen wir dann. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht weiterkommen, müssen wir das live zusammen machen. Dann, wenn du hier bist, dann bringst du den Rechner mit. Und ich gucke nochmal. Ich habe jetzt noch aufgemacht. Jetzt bist du weg, ja? Genau, ich will jetzt nur über Tele.